Ich schaute den Menschen zu und wunderte mich, wie stürmisch sie sich hier bewegen konnten in diesem eng bemessenen Raum. Ich sah Enwa, die sich lachend im Kreis drehte, sah Paare, die gemeinsam durcheinander wirbelten, und betrachtete Hekuba, die sich ganz in der Musik befand. Pasel Ondra kam auf mich zu und wollte mir die Armbanduhr zurückgeben, mit der ich seine Speisen bezahlt hatte. Ich schüttelte den Kopf. »Vielen Dank«, sagte ich, »aber ich brauche sie nicht.« »Nun, um ehrlich zu sein«, gab der alte Mann zurück, »ich brauche sie auch nicht.« »Vielleicht kann Enwa sie gebrauchen«, überlegte ich. Pasel kraulte seinen weißen Bart, dann nickte er. Er begab sich zu den Tanzenden und wenig später winkte Enwa grinsend zu mir herüber, wobei sie stolz die Armbanduhr an ihrem Handgelenk präsentierte. Nun tauchte Tekas aus der Menge auf. Auch er hatte einen Becher Boti in der Hand und setzte sich zu mir. »O Kulpe«, sagte ich, »ich kann dir nicht genug danken.« »Danken?«, fragte er, »wofür?« »Dass du mir diesen Einblick gegeben hast.« »Es ist nur meine Version«, sagte er. »Jeder hat seine Version. Jeder hat ein Stück weit recht, denn jeder repräsentiert das Gleiche. Doch hat jeder einen anderen Schwerpunkt, andere Positionen. Ich wollte dir nur deutlich machen, dass man seine Position verändern kann. Und dann, wenn man in dieser Bewegung ist, kann alles ein Schwerpunkt werden. Dann ergibt sich alles von selbst.« Wir tranken Boti und lauschten der Musik. Okulpe beugte sich vor und nahm eine Rohrflöte, die an der Wand lehnte. Mir fiel ein Stock auf, der sich daneben befand, ein Stock aus hellem Holz von 1 Meter Länge. Er war glatt poliert und fremdartige Hieroglyphen waren in ihn hineingeritzt. Ich nahm und betrachtete ihn. »Was sind dies für seltsame Schriftzeichen?« Okulpe lachte. »Es sind Tunnel und Furchen von Holzwürmern.« Ich war erstaunt und betrachtete den Stab erneut. Dann musste auch ich lachen. »Ich schenke ihn dir«, sagte Okulpe. Er drehte die Rohrflöte in den Händen, schien sich erheben zu wollen, doch etwas hielt ihn zurück. Mit einem milden Ausdruck im Gesicht sah er mich an. Mir wurde seltsam zumute. »Willst du es mir nicht sagen?«, fragte er leise. »Was?«, gab ich überrascht zurück. »Das, was dich bekümmert.« Ein Stoß ging durch meinen Magen. Schlagartig war es mir wieder präsent. Ich dachte an Alma, an die Trennung, an das tote Kind. Ich sah Okulpe fragend an, sah in ein liebes Gesicht. Und dann überkam mich eine Erleichterung, denn nun konnte ich erzählen. Ich erzählte ihm alles, sprach von dem Verlust, von dem Schmerz, von der Unruhe und Leere, die mich aus meinem Leben geworfen hatten. Okulpe hörte ruhig zu und schwieg dann eine Weile. »Das ist traurig«, sagte er. »Ein Leben wurde verhindert. Dafür gibt es keine Lösung, keine Rechtfertigung. Und doch geschieht es fortwährend. Leben, das sich nicht entfalten kann, das beendet wird. Ja, das nicht entsteht, weil es nicht ermöglicht wird. Dies ist ein großer, schmerzvoller Verlust. Und man kann ihm nur das Leben gegenüberstellen, das da ist, das reich ist und das sich weiterführen wird. Das Leben ist eine Kraft, die sich tausendfältig weiterträgt und fortentwickelt. Ich kann über deine Alma nicht urteilen, weiß hier kein richtig oder falsch. Eine Frage aber will ich dir stellen, die du nur dir selbst beantworten kannst. Ist es allein das Kind, das deinen Schmerz verursacht? Dann musste es zu der Trennung von Alma kommen. Vielleicht gibt es aber auch andere Ursachen.« »Was meinst du?«, fragte ich unruhig. »Vielleicht bedeutet das verlorene Kind etwas anderes für dich. Vielleicht ist es ein Vertrauensverlust, etwas, was dich glauben und fühlen lässt, dass Alma dich nicht tief genug liebt. Und vielleicht bedeutet es für Alma etwas anderes. Vielleicht ist die Abtreibung für dich ein Sicherheitsverlust, eine Kränkung, ein Zeichen, dass eure Liebe keine Zukunft hat. Und für Alma ist sie vielleicht ein Klammern an eine Sicherheit, der Wunsch, dass alles so bleiben möge, wie es ist.« Ich war sprachlos und verwirrt. Ich wusste plötzlich nicht mehr, wie ich über Alma denken sollte. Die unterschiedlichsten Gefühle stiegen in mir auf. Ich war wütend, dass Alma so gehandelt hatte, verachtete sie. Ich war traurig, dass alles so gekommen war, verzweifelt, Dann spürte ich Mitleid, dass Alma mit der Situation so überfordert gewesen war wie ich, dass sie sich so entschieden hatte, ja, vielleicht so entscheiden musste. Ich weiß nicht, wie viel Zeit verging. Ich trank Boti und sah die Tanzenden nicht, die sich vor mir bewegten. Irgendwann fiel mir auf, dass Tekas sich erhoben hatte und bei den Musikern stand. Er spielte die Rohrflöte, fügte sich ganz in die Musik. Ich fühlte mich betrunken, sah einzelne lachende Gesichter, hörte einzelne Stimmen in dem Lärm. Plötzlich stand Hekuba vor mir und zog mich mit beiden Händen auf die Tanzfläche. Wir bewegten uns in den schnellen, treibenden Klängen. Sie umarmte mich und ich umarmte sie. Die Lichter drehten sich um uns, die Bilder an den Wänden. Mir fiel ein Gemälde von Jan Vermeer auf, der Ruhm der Malkunst. Ich fühlte mich an die Niederlande erinnert und musste lachen. Dann fand ich mich mit Hekuba am Ofen wieder. Wir küssten uns, als wären wir einander vertraut. Ich hielt sie fest. »Ich muss morgen das Dorf verlassen«, sagte ich leise. »Ich weiß«, gab sie zurück. Sie nahm mich bei der Hand und wir verließen die Hütte.